Aus Anlass des Tages der Sonne kamen eine Delegation des Netzwerkes der Koreaner in Deutschland unter Leitung von der Ehrenvorsitzenden Lee Ji-suk, eine Delegation der Veteranen des Generalverbandes der China-Koreaner unter Leitung vom Abteilungsleiter Dong Zubong, eine Delegation der Gesellschaft der Koreaner für wirtschaftlichen und kulturellen Austausch in der chinesischen Stadt Dandong unter Leitung vom Vorsitzenden Kim Taek-ryong und der Vertreter der koreanischen Internetzeitung Minzok Tongsin in den USA, Do Gil-lam, und seine Begleitung am 13. April mit Maschine und Zug in Pyongyang an.